Wer ist wie der Weise? Und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit eines Menschen macht sein Angesicht leuchten, und die Rohheit seines Angesichts wird umgewandelt. Ich sage, den Befehl des Königs beachte und zwar wegen des Eides bei Gott. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen, lass dich nicht in bösen Handel ein. Denn alles, was ihm beliebt, tut er, dieweil des Königs Wort mächtig ist, und wer darf zu ihm sagen, was tust du? Wer das Gebot beobachtet, wird nichts Schlimmes erfahren, und Zeit und Gericht wird des weisen Herz zu erfahren bekommen. Denn für jegliches Unterfangen gibt es Zeit und Gericht, denn das Böse des Menschen liegt schwer auf ihm. Er weiß ja nicht, was werden soll, und wie es werden wird, wer kann es ihm verraten? Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind aufhalten könnte, und keiner hat Macht über den Tag des Todes, noch gibt es Entlassung im Kriege, und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Alles dies habe ich gesehen, und zwar indem ich meinen Sinn richtete auf alles Tun, das unter der Sonne geschieht, zu einer Zeit, wo ein Mensch über den anderen herrscht zu dessen Unglück. Und sodann sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen, aber von dem heiligen Orte mussten fortziehen und wurden vergessen in der Stadt, die da recht getan hatten. Auch das ist eitel. Weil der Spruch über das Tun der Bosheit nicht eins vollzogen wird, darum schwillt den Menschenkindern der Mut, Böses zu tun, weil ein Sünder hundertmal Böses tut und dabei alt wird, wenngleich ich weiß, dass es wohl gehen wird den Gottesfürchtigen, die sich vor ihm fürchten. Nicht aber wird es wohl ergehen den Frevlern, und gleich dem Schatten wird er nicht lange leben, weil er sich nicht vor Gott fürchtet. Es ist etwas Eitles, das auf Erden geschieht, dass es Fromme gibt, denen es ergeht nach dem Tun der Gottlosen, und dass es Gottlose gibt, denen es ergeht nach dem Tun der Frommen. Ich sprach, auch das ist eitel. Und so pries ich die Freude, denn es gibt nichts Besseres für den Menschen unter der Sonne als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, und das begleite ihn bei seiner Mühe während der Tage seines Lebens, die ihm Gott gegeben hat unter der Sonne. Als ich meinen Sinn darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf Erden geschieht, denn weder bei Tage noch bei Nacht bekommt der Mensch mit seinen Augen Schlaf zu sehen, da gewahrte ich, dass der Mensch all das Tun Gottes nicht zu ergründen vermag, das Tun, welches geschieht unter der Sonne, weil der Mensch sich abmüht, zu suchen und es doch nicht ergründet, und auch, wenn der Weise meint, es zu erkennen, kann er's nicht ergründen.